Kundgabe 4051. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1947. Kreuzträger Jesus. Kommet alle zu mir. Der sich ans Kreuz schlagen ließ für euch Menschen, dessen Liebe will euch auch jedes irdische Kreuz tragen helfen, so ihr nur ihn anerkennet und ihm euer Kreuz aufbürden wollet. Denn ihn erbarmet jeder Mensch, der sich im Leid befindet, der in seinen Sorgen und Leiden zu ihm flüchtet, ihn um seinen Beistand bittend und fest auf seine Hilfe vertrauend. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sind seine Worte, die voller Liebe und Trost euer Herz erfüllen, die ihr euch in jeder Not des Leibes und der Seele ins Gedächtnis rufen sollet. Ich will euch erquicken. Und so wird er alles Schwere von euch nehmen. Er wird es euch tragen helfen, so dass ihr die Last nicht mehr spüret. Denn sein Wort ist Wahrheit. Und nur der feste Glaube daran ist Vorbedingung, dass ihr im Leid und in der Not Hilfe findet, sowohl geistig als auch irdisch. Und wer also zu ihm seine Zuflucht nimmt, wer sich unter sein Kreuz stellt und ihn anrufet als Erlöser der Welt, dem wird bald geholfen werden. Denn das ist das Verdienst des Menschen Jesus, dass er all sein Leid und seine Schmerzen Gott aufopferte für die leidende Menschheit, dass er bereit war, ein Sühneopfer darzubringen, dass er sich als reinstes Lichtwesen auslieferte den Schergen und Henkersknechten, die durch ihre Zugehörigkeit zum Satan ihm vielfache Qualen bereiteten, weil seine Reinheit sich innerlich auflehnte gegen die schwarzen Seelen seiner Peiniger. Doch er trank den Kelch des Leidens bis zur Neige und brachte so Gott ein Sühneopfer dar für die gesamte Menschheit, die nun die übergroße Gnadengabe auswerten konnte, die alle Lasten ihm aufbürden kann und jederzeit einen bereitwilligen Kreuzträger findet, so sie nur glaubt an Jesus Christus als Erlöser und Gottes Sohn. Doch allen Gläubigen rufet er zu: Wer mich liebt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sich gleich ihm zur Liebe gestaltet, den wird das Kreuz nicht allzu sehr drücken, weil die Nachfolge Jesu auch dem Menschen zugleich die Gegenwart Gottes sichert, der in jedem Werk der Liebe, Nachfolge Jesu, zugegen ist. Amen.